Hi friends. Hallo Freunde. We are slowly but surely coming to the end of this devotional series. Wir kommen langsam, aber sicher zum Ende dieser Andachtsserie. Of course, there's many other things that people try to get the value from. Natürlich gibt es viele andere Dinge, wo die Menschen versuchen, ihren Wert zu bekommen. Money. Geld. People think, oh, if I have money, then I will have true value. Menschen denken, wenn ich Geld habe, dann habe ich wahren Wert. So they've chased money and sacrificed their health, their marriage, their family. So jagen sie dem Geld nach, opfern ihre Gesundheit, ihre Ehe, ihre Familie. And suddenly they realize, oh my God, I don't have any value. Und plötzlich realisieren sie, oh mein Gott, ich habe keinen Wert. So the only place you can legitimately get your value from. Der einzige Ort, wo du deinen wahren Wert bekommen kannst, is from God. Ist von Gott. So how do you get it from God? Wie bekommst du ihn von Gott? By faith. Durch Glauben. Not by works, not by success, not by trying to convince him. Nicht durch Werke, nicht durch Erfolg, nicht indem du versuchst ihn zu überzeugen. Only by faith. Nur durch Glauben. Look, when the Bible says that God is crowned us with glory and honor, you have to believe this. Schau, was die Bibel sagt, dass Gott uns mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt hat. Du musst das glauben. We have to learn to meditate on the reality how much value we have before God. Wir müssen lernen über die Realität zu meditieren, wie viel Wert wir bei Gott haben. He is the one who loves you completely unconditionally. Er ist derjenige, der dich vollständig und bedingungslos liebt. I really recommend people who don't feel that they have any value before God. Ich empfehle wirklich den Menschen, die fühlen, dass sie keinen Wert bei Gott haben, to take 1 Corinthians chapter 13. 1. Korinther 13 zu nehmen. Write down the 15 attributes of love. Schreibe die 15 Attribute der Liebe auf. Begin to meditate upon them in this way. Und fange an, darüber folgendermaßen zu meditieren. Instead of love, you place God. Liebe ersetzt du durch Gott. And then you make it personal. Und dann machst du es persönlich. For instance. Zum Beispiel, love is patient. Liebe ist geduldig. So here's what you meditate upon. Und das ist, worüber du meditierst. God is patient with me. Gott ist geduldig mit mir. That's how valuable he thinks me. So wertvoll denkt er über mich. So take all the attributes and meditate. God treats you so valuable that he loves you so deeply. Nimm alle Attribute und meditiere. Gott behandelt dich so wertvoll und liebt dich so bedingungslos. There's nothing you can do that will ever make him love you more. Es gibt nichts, was du tun kannst, damit du liebenswürdiger wirst. And there's nothing you can do that will ever make him love you less. Und es gibt nichts, was du tun kannst, damit er dich weniger liebt. Look, Jesus tried to teach this to his disciples in Luke chapter 12. Schau, Jesus versuchte seinen Jüngern zu lehren in Lukas 12. Here he says, verse 6, he says, I have 5 sparrows sold for 2 copper coins, and not one of them is forgotten before God. Hier sagt er, Vers 6, werden nicht 5 Sperlinge für 2 Münzen verkauft, und nicht einer von ihnen ist vor Gott vergessen. But the very hairs of your head are all numbered. Aber selbst die Haare eures Hauptes sind gezählt. Don't therefore be afraid, because you are of more value than many sparrows. Fürchtet euch nicht, ihr seid mehr als viele Sperlinge. Look, Jesus said, guys, God doesn't forget a single sparrow, and you are much more value than lots of them. Schau, Jesus sagt, hey Leute, Gott vergisst keinen einzigen Sperling und du bist viel wertvoller als viele von ihnen. These are the things we need to meditate upon and convince our heart. Diese sind die Dinge, über die wir meditieren und unsere Herzen überzeugen. God, thank you that you've chosen me because you love me. Gott, danke, dass du mich gewählt hast, weil du mich liebst. You don't love me because I'm good, but because you are good. Du liebst mich nicht, weil ich gut bin, sondern weil du gut bist. You've put a crown of glory and honor on my head. Du hast mich gekrönt mit Ehre und Herrlichkeit. Get all the value from the Lord. Hole dir allen Wert von Gott. Not by doing something, but by appropriating it by faith. No. Nicht indem du etwas tust, sondern indem du es im nebenden Glauben annimmst. That's the key. Das ist der Schlüssel. Because even many people try to get value from God by doing something. Denn auch viele Menschen versuchen Wert von Gott zu bekommen, indem sie etwas tun. That's the same vicious cycle. Das ist der gleiche Teufelskreis. I serve him well enough, he gives me value. Ich diene ihm gut genug, er gibt mir Wert. We always try to buy value, but value is not been bought, it's been given freely. Wir versuchen immer Wert zu kaufen, jedoch kann Wert nicht gekauft werden, sondern wird kostenlos gegeben. Value that people try to try to buy, they pay a very high price for and still don't get it. Denn wird denn die Leute versuchen zu kaufen? Sie bezahlen dafür einen hohen Preis und bekommen ihn trotzdem nicht. They never have it and they pay so much. Sie haben ihn nie und sie haben so viel bezahlt. The one that comes from God alone is free. Der Wert, der von Gott alleine kommt, ist frei. But it can only be accessed by true, simple faith. Er kann nur angenommen werden durch wahren, einfachen Glauben. Father, I thank you. Vater, ich danke dir. You crown me with glory and honor. You value. Du hast mich mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Du gibst mir Wert. I thank you that you consider me so precious and important. Ich danke dir, dass du mich als so wertvoll betrachtest und so wichtig für dich. I will always convince my heart of this true value that I have. Ich will immer mein Herz überzeugen von diesem wahren Wert, den ich habe. And you know, the more you are valued by God, the more your heart knows that. Und weißt du, je mehr du von Gott wertgeschätzt bist, je mehr weiß dies dein Herz. The more you will love God in return. Und im Gegenzug, je mehr du Gott liebst. And then you will serve him without trying to make it a bargain to get value. Und dann wirst du ihm dienen, ohne zu versuchen, einen Tauschhandel einzugehen, damit du wertvoll bist. How beautiful to be able to serve God without trying to get value for my serving God. Wie schön ist es, Gott dienen zu können, ohne Wert aus meinem Dienen zu bekommen. Now, What happens if you can really get a value from God? Was passiert, wenn du wirklich deinen Wert von Gott bekommst? We will love and we will value others too. Wir lieben und wertschätzen auch die anderen. Because we understand that's what God does to us. Weil wir verstehen, dass Gott dies mit uns macht. You know, the way the church represents God all over the world today is really sad. Weißt du, die Art, wie die Kirche Gott repräsentiert auf der ganzen Welt, ist wirklich traurig. We represent a God that doesn't give value to people. Wir repräsentieren einen Gott, der den Menschen keinen Wert gibt. He only gives value to the nice people. Er wertschätzt nur die netten Menschen. Not to the ones who fail and mess up. Nicht die, die versagen und scheitern. But Jesus modeled a different lifestyle. Aber Jesus zeigte uns einen anderen Lebensstil. So by appropriating faith, convince your heart. Überzeuge dein Herz mit nehmendem Glauben. You're loved and accepted and have high value. Du bist geliebt, angenommen und hochgeschätzt. I hope you enjoyed this series. Ich hoffe, dass dir diese Serie gefallen hat. See you guys tomorrow. Sehe dich morgen.